Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute mit Bernd Pirat und erneut der Oliver. Wer die anderen beiden Aufnahmen nicht gehört hat, für den stell dich doch bitte nochmal ganz kurz vor. Ja, ich bin Oliver Bayer, der Kreon im Landtag NRW für die Piraten und habe unter anderem dem Ausschuss Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr, und um Verkehr geht es heute. Ja, oder beziehungsweise um etwas, wo kein Verkehr mehr fließt, beziehungsweise alles über 3,5 Tonnen nicht mehr fließt. Ja, die A1-Brücke bei Leverkusen, also die Autobahnbrücke über den Rhein, die ist ja mit Erfahrung für größere Autos, im Grunde kann man Autos sagen, 3,5 Tonnen ist nicht so viel, gesperrt. Man hat jetzt Möglichkeiten gefunden, auch LKWs dort abzuleiten und mit einem Punkt in Flensburg drohen zu können. Man wird sie bis Mitte März wohl auch halbwegs reparieren können. Die Frage ist natürlich, wie lange die dann noch stehen bleiben kann, ob die wirklich bis 2020 durchhält, weil so viel Zeit braucht man, um eine neue Brücke zu bauen. Sag doch mal ganz kurz erstmal für die Leute, die jetzt nichts damit anfangen können, was da überhaupt passiert ist. Okay, dann hole ich ein bisschen aus, damit die Leute, die wissen, was passiert ist, vielleicht auch noch was mitnehmen können. Die Brücken wurden also in den 60er, 70er Jahren gebaut, meistens 60er, mit einem schönen neuen Spannbetonverfahren. Man hat teilweise bei dem Bau der Brücke auch ein bisschen gepusht und hat ein bisschen mehr Geld vom Staat rausgeholt, als man nachher für den Bau verwendet hat. Also das kommt noch hinzu. Die Brücken sind also von nicht besonders guter Qualität oft. Also es geht jetzt hier wesentlich erstmal um die Autobahnbrücken in NRW. Und es betrifft sehr, sehr viele Brücken in NRW, also eine dreistellige Zahl. Gut, die sind erstmal in keinem guten Zustand. Dieses Verfahren, was man verwendet hat, hält nicht 100 Jahre, das weiß man jetzt. Zusätzlich gab es Fusch am Bau, ist also spielt eine kleinere Rolle. Und was aber eine sehr wichtige Rolle spielt, ist, man hat damals nicht beachtet, was für Mengen an Autos und mit was für einem Gewicht über diese Brücken drüber gefahren wird. Und zwar hat man wesentlich weniger Verkehr gerechnet und auch mit wesentlich weniger Gewicht, denn die Brücken hat man geplant mit 25 Tonnen maximal für einen LKW. Mittlerweile darf ein LKW 44 Tonnen wiegen. Es gibt ein paar, die dürfen, also Kranwagen, die dürfen sogar mehr wiegen. Und Schwerlastverkehr haben wir auch noch, der ab und zu mal darüber fährt. Und in Zukunft soll es vielleicht noch Gigaliner geben, die 60 Tonnen wiegen, die dürfen jetzt nicht mehr über die Brücken. Und was man auch noch gemacht hat, man hat im Fall dieser Brücke, dieser A1-Brücke, die war zweispurig für jede Richtung, hat man einfach auf dreispurig erweitert. Man hat einfach den Standstreifen auch noch als Fahrspur freigegeben. Und das war in den 80er Jahren und das war ziemlich fatal. Das hat man bei vielen Brücken gemacht, aber diese Brücken waren darauf nicht ausgelegt. Schon erst recht nicht, dass die 44-tonnigen Tonner, die LKWs, auf der ganz rechten Spur fahren. Das heißt, auf den Auslegern der Brücke, da wo die Brücke am schwächsten ist, nicht ganz außen, wo die Hebelwirkung am stärksten ist, fahren die schwersten Fahrzeuge drüber. Und die Dinger waren nur als Standstreifen geplant. Ja, da kann man sich ausrechnen, wenn alles zusammenkommt, das kann so eine Brücke nicht lange aushalten. Und schon erst recht nicht diese A1-Brücke, die auch extrem belastet ist, also extrem viel Verkehr drüber geht. Es gibt noch eine ähnliche Brücke in NRW, die ist baugleich, aber die hat wesentlich weniger Fahrzeuge pro Tag, die da drüber fahren, und die wird auch noch ein paar Jahre halten. Gut. Wollen wir es hoffen? Weil ich sag mal, das kam jetzt ja auch plötzlich vollkommen überraschend. Ja, kam nicht so überraschend, aber wir waren ja mit dem AK Bau und Verkehr, also unserem Parteiarbeitskreis, waren wir auch mal bei Straßen NRW und wir haben genau diese Thematik dort weit besprochen, und es war eigentlich eine von zwei Themen, die Straßen NRW uns als wichtigen Punkt mitgegeben haben. Die Brücken in NRW, alle Sanierung, oder die meisten Brücken in NRW, die Autobahnbrücken vor allem, sind sanierungsbedürftig, und wenn Schneelast auch noch kommt im Winter und dann bleiben vielleicht auch noch Brummis auf der Brücke stecken wegen der winterlichen Verhältnisse, und es überholen auch noch andere, das heißt, man hat auch zwei Spuren schwere LKWs auf der Brücke stehen, dann wird's kritisch und dann, ja, sind die auch schon fast bereit, um zu gucken, ob sie die Brücke nicht sperren müssen. Ich sag mal, das ist ja unterm Strich alles so ein bisschen ärgerlich, wenn man bedenkt, wo die anderen Themen momentan hingehen. Ich meine jetzt so Sachen wie Maut und sowas, das spielt da jetzt auch mit zusammen, ne? Das spielt alles mit zusammen. Also wir haben im Verkehrssektor sowieso großen Finanzierungsbedarf, also wir brauchen sehr, sehr viel Geld, das nicht vorhanden ist. Allein in NRW brauchen wir für die Sanierung des Bestandes und jetzt einfach nur des Straßenbestandes, brauchen wir mehr Geld pro Jahr, als uns insgesamt zur Verfügung steht. Deshalb ist in NRW im Grunde jetzt schon, dass es gar keine Neubauten mehr gibt an Straßen, also zumindest das von NRW geplant, die Landstraßen, Ortsumgehungen. Da braucht man gar nicht mit rechnen, dass in den nächsten Jahren noch viel passiert, denn alles Geld geht in den Bestand und in die Sanierung und das ist auch erstmal gut so. Es wurde halt jahrelang zuletzt nochmal sehr deutlich unter der FDP-CDU-Regierung Neubau angefangen und na gut, Neubau ist natürlich schön attraktiv für Politiker, man kann so ein Bändchen durchschneiden und kann sich feiern lassen, dass man irgendeine neue Straße da baut. Ja, und dann ist kein Geld mehr da, dann verzögert sich der Bau und da man so viel gleichzeitig angefangen hat, verzögert sich alles immer weiter und umso länger es dauert, umso mehr Geld kostet es ja auch. Naja, und dann drückt von hinten noch die Wunschliste an Autobahnen, Lückenschlüssen, Autobahnen, Ortsumgehungen. Also es gibt eine riesige Liste an Straßen, die noch gebaut werden soll. Lokal werden die Bürger das immer wieder in Tageszeitungen lesen. Ja, ist jetzt in einem weiteren Bedarf und vielleicht kommt es in den besonders wichtigen Bedarf und so weiter und so fort. Aber ehrlich wäre es mal zu sagen, nein, glaubt nicht dran, diese Listen sind viel zu lang, wir müssen da mal streichen. Und das ist jetzt auch unter Verkehrspolitikern, zumindest im Bund, aber auch im Land teilweise, schon fast Konsens, dass wir diese großen Wunschlisten streichen müssen. Und zwar auch schon allein, wenn man nur an den Straßenbau denkt. Aus unserer Sicht kommt natürlich noch hinzu, Straßenbau wurde lange, über Jahrzehnte lang, allen anderen Verkehrsträgern vorgezogen, also Schiene, Fahrrad, Binnenschifffahrt, Bahnverkehr. Und man hat im Grunde fast nur Geld in den Straßenbau gesteckt. Das heißt, Neubau im Straßenbau braucht man nicht mehr so ganz mitrechnen. Ja, natürlich. Dass jetzt keiner vorgeprescht und gesagt hat, wir machen das nicht, das bringt ja Unmut auf und dann kriegt man keine Stimmen mehr. Also ich sag mal so ein bisschen auch, ich sag das jetzt mal boshaft, ich bin ja in keinem Parlament und will mich nicht wählen lassen, ich kann es ja boshaft sagen. Man wollte sich nicht unbeliebt machen und hat deswegen immer lieber noch mehr Schulden aufgenommen, hat die Sache ziemlich nah an die Wand rangefahren, bevor es knallt. Klar, für Brückensanierung kriegt man halt keine so positives Presseecho, wie als wenn man eine neue Straße baut. Und genau. Ja, diese Wunschlisten werden natürlich auch nicht gekürzt oder wurden in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten nicht gekürzt, weil solange das Ding da drauf steht, kann man als Politiker sagen, ja, steht ja drauf und ich tue alles, damit das weiter nach vorne rückt. Genau, ich setze mich ein, ich gehe zu Veranstaltungen hin und sage, ich kämpfe, ich mache und tue, aber egal. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, gehört, offene Kosten, die für Sanierung und Sachen jetzt aufgebracht werden müssten. Du weißt, welche Zahl ich meine und du weißt, wie hoch sie ist, hoffe ich jetzt. Ja, es geht wahrscheinlich um die 7 Milliarden. Genau. Ha! Ja, hat das also, mit dem Moderieren geklappt? Verdammt, bin ich gut. Entschuldigung. Es gab im Oktober ja eine Verkehrsministerkonferenz, wo sich alle Verkehrsminister auch aus dem ganzen Bundesgebiet, also von den Bundesländern getroffen haben. Und der Vorsitzende Jörg Vogelsänger hat dort die Zahl von bundesweit mindestens 7 Milliarden Euro jährlich genannt, die bundesweit jährlich fehlen. Ja, um überhaupt die Straßen in Deutschland auf Laufenden zu halten. In NRW haben wir ein sehr großes Loch davon. Und interessanterweise kommen die 7 Milliarden Euro, also die gleiche Zahl 7 Milliarden, allerdings nicht pro Jahr, auch nochmal vor in den Berichterstattungen über Zollkollekt oder wie Martin heute so schön sagte, nenn es in deiner Rede Trollkollekt. Oh ja, pass mal auf. Also wir haben offene Posten 7 Milliarden und eigentlich müsste das Land oder ich sag mal der Bund 7 Milliarden von den Leuten kommen, die Trollkollekt verbrochen haben. Ist doch toll. Ja, ne, sieht toll aus, aber der Bund entscheidet sich gerade von den 7 Milliarden Schulden, und das sind die 7 Milliarden, die als Vertragsstrafe ausgesetzt waren, weil der Toll Collect am Anfang nicht richtig funktioniert hat. Diese 7 Milliarden, der Deutsche Telekom und Daimler als wichtige deutsche Unternehmen, ja, zu erlassen nicht ganz. Man will es verringern auf 2,5 Milliarden Euro, wobei dann noch hinzukommt, 2,5 Milliarden Euro knüpft man den zwar erstmal ab, aber man denkt schon daran, den von hintenrum über Verträge und Forschungsmittel, was ich ganz schlimm finde, wieder zuzuschustern. Mit anderen Worten, ja, im Grunde erlässt man die ganzen 7 Milliarden. Dabei braucht das Verkehrssystem in ganz Deutschland, nicht nur in NRW, dieses Geld dringend. Und diese 2 Milliarden sollen ja auch, oder hast du das gerade gesagt? Nein, doch nicht. Sollen auch wieder zurückgezahlt werden quasi. Ja, also die sollen nicht direkt zurückgezahlt werden, aber es sollen also womöglich über Forschungsförderung oder spezielle Aufträge dafür gesorgt werden, dass die Unternehmen die 2,5 Milliarden Euro auch irgendwie wieder zurückerhalten. Aber allein schon auf die knapp 5 Milliarden zu verzichten, ist natürlich, wenn man an das Verkehrssystem denkt und wie dringend das Geld braucht, kann man nicht so nicht hinnehmen. Ich mache wieder das mit, ich bin in keinem Parlament und ich kandidiere nicht, es ist einfach eine Volksverarschung, auf Deutsch gesagt. Ich mache doch keinen Vertrag, wo ich eine Vertragsstrafe reinschreibe und sage hinterher, ich verzichte darauf, weil ich so ein netter Mensch bin, weil es zahlt ja eh der Steuerzahler. Das ist, finde ich, irgendwie doof. Ja, und na gut, für uns Piraten kommen natürlich noch die Datenschutz- und Bewegungsprofil-Sache dazu bei Toll Collect, was wir natürlich zusätzlich toll finden. Ich habe das in meiner Rede ein bisschen länger ausgeführt. Brauche ich hier, glaube ich, nicht. Komm, hau raus. Denn der Herr Groschek, unser Verkehrsminister in NRW, möchte gerne den Vorschlag machen, doch die LKW-Maut auszuweiten auf alle Straßen in Deutschland. Also er möchte gerne, dass LKWs überall zahlen, weil er sagt, okay, LKWs verursachen die meisten Schäden, weil die so schwer sind, also die verursachen wesentlich mehr Schäden als so ein PKW, und zwar nicht das Doppelte oder sowas, sondern mindestens das Zehnfache. Und deshalb möchte er gerne die LKW-Maut ausweiten. Das würde natürlich bedeuten, dass er diese Infrastruktur in ganz Deutschland aufbauen, nicht nur auf den Autobahnen, das heißt auch die Überwachungsstruktur, die Möglichkeiten, die Verkehrsteilnehmer zu überwachen, und zwar nicht nur LKWs, sondern theoretisch auch PKWs, wird dann über das ganze Land verbreitet. Das können wir eigentlich so auch nicht hinnehmen. Der Gegenvorschlag ist von Herrn Ramsauer die PKW-Maut. Ja, was ja auch dazu führt, dass dann die PKWs überwacht werden. Das dann zwangsläufig, wobei man auch, wenn man nur LKW-Maut hat, natürlich die PKWs theoretisch überwachen kann, auch wenn es gesagt wird, das wird ja nicht getan und Daten werden sofort gelöscht und so weiter. Die technische Möglichkeit ist natürlich jetzt schon da. Ja, und wenn du dir dann noch überlegst, was habe ich jetzt neulich gelesen, auf EU-Ebene wollen sie Fluggastdaten einführen für europäische Flüge, wo ich habe gelesen, dass die da auch deine Essensgewohnheiten, also was du da zu essen bestellst, festhalten wollen. Du verlässt dein Haus, dein Autoweg wird aufgezeichnet, dein Flugweg wird aufgezeichnet, du wirst komplett überwacht. Dann nimmt man noch die Änderung im Telekommunikationsgesetz, in dem Vorschlag, den jetzt Schwarz-Gelb gemacht hat, ohne Richteranhörung auf Internetkonten zugreifen und so eine Späße. Das ist der gläserne Bürger und das geht nicht. Ja, also das führt dazu. Leute, fahrt Fahrrad und nehmt bloß kein Handy mit. Fahrt Fahrrad. Und wir werden uns auch für Radschnellwege einsetzen. Ja, nein, also ich hoffe, wir müssen es nicht aus dem Grund tun. Nee, hoffe ich auch nicht. Aber es ist wirklich nochmal deutlich gesagt zu haben, damit die Leute, die es hören, wissen, warum Datenschutz und wichtig ist und warum wir uns als Piraten auf jeden Fall gegen diese Datensammelwut der öffentlichen Hand stellen sollten. Ist zumindest meine persönliche Meinung jetzt gerade mal. Also die Verkehrsminister müssen überlegen halt, wie kriegen sie jetzt Geld her, wo kriegen sie Geld her. Ja, City-Maut und Nahverkehrsabgaben waren auch nochmal im Gespräch, aber das ist auf kommunaler Ebene ein Modell, dem ich auch nicht ganz so abgeneigt gegenüberstehe. Aber wo kommt jetzt Geld insgesamt her? Und wir nehmen natürlich schon viel Geld ein durch die Energiesteuer, die früher mal Mineralölsteuer hieß, und durch die Kraftfahrzeugsteuer. Das kommt leider, da es eine Steuer ist und den Gesamthaushalt einfließt, nicht alles beim Verkehr an. Deshalb ist eine Forderung Zweckbindung für weitere Einnahmen für den Verkehr herzustellen. Also von Abgaben zu sprechen, nicht nur von Steuern. Ja, und dann wird überlegt, wie. Und Maut ist das, was jetzt von den Ministern kommt. Also in NRW LKW-Maut, von Herrn Ramsauer PKW-Maut. Und da halten wir dagegen. Nicht die Vignette, die ist eigentlich auch nicht so ganz günstig, denn ja, die ist im Grunde, bietet keine Steuerungsmöglichkeiten. Also da kann man schlecht sagen, große spritfressende Autos und Berufspendler und Kleinwagenfahrer, die müssen irgendwie unterschiedlich berücksichtigt werden. Es gibt Mittel, was das alles schon elegant berücksichtigt, und das ist halt diese Kraftstoffabgabe, also das, was wir als Mineralölsteuer kennen. Und ja, im Grunde führt alles dazu, und das haben wir in den AG Bauen und Verkehr auch schon oft besprochen. Es gab auch schon öfter Anträge auf dem BPT dazu. Wenn man daran denkt, was zu machen, einfach auf diese schöne Kraftstoffabgabe zurückzugreifen. Ist zwar immer blöd, an der Tankstelle hohe Spritpreise zu lesen. Andererseits ist es ein sehr elegantes Steuerinstrument und ist besser als nochmal woanders Maut zu zahlen und hier nochmal was zu zahlen und dort was zu zahlen. Sondern dann hat, weiß man es wenigstens. Ich zahle genau dafür, dass ich was Sprit verbrauche, zahle ich dann nochmal zusätzlich Abgaben. Ja. Gut, ich als Berufspendler plädiere dann aber dafür, dass das irgendwie arbeitswegmäßig dann zurückerstattet wird. Aber gut, das ist jetzt eine Diskussion. Ist auch nochmal ein anderes Thema und die Diskussion, genau, die sollten wir auf jeden Fall auch nochmal hier in der Partei nochmal breiter führen. Dann ist es eine wichtige Diskussion, weil nämlich in den nächsten Monaten, ich denke mal vor der Bundestagswahl, wird das auch ein Thema sein im Verkehrsbereich. Thema ist, irgendwo muss Geld für Verkehr herkommen. Es gibt noch eine Sache, die hat auch Herr Groschek, unser Minister in NRW, vorgeschlagen, und die ist interessant. Das Problem ist auch beim Verkehr, alles Geld fließt in den Haushalt und dann wird der Verkehr aus dem Haushalt bezahlt, aber immer nur jährlich. Also man hat keine Planungssicherheit, man hat keinen großen Topf, wo man sagen kann, hier machen wir jetzt mal, bauen wir jetzt mal ganz viele Güterverkehrsstrecken auf der Schiene oder wir bauen das Schienennetz aus. Ja, die Planungssicherheit ist zu gering. Es funktioniert zwar bei S21 und so, aber man hat damit immer ein Problem. In der Schweiz haben die ein Fondssystem für ihre Eisenbahn-Großprojekte, gespeist aus Mehrwertsteuerpromille, also von der Mehrwertsteuer fließt ein Promille rein, von einer Schwerverkehrsabgabe, also LKW-Abgabe, und 25% der Mineralölsteuereinnahmen, die fließen direkt in einen Topf, und dieser Topf wird für nichts anderes angezapft, sondern nur zum Ausbau des Schienenverkehrs. Könnte ich mir auch in Deutschland durchaus vorstellen, um da die Situation zu verbessern. Ja gut, aber du hast ja, da kommt ja wieder der springende Punkt, dass wir uns seit Jahrzehnten auf das Auto versteift haben und Autobahn gebaut haben. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum, aber mehr als die Hälfte des vorhandenen Schienennetzes auch zurückgebaut haben, was ja dann total Blödsinn war. Ja, vor allem nicht ausgebaut oder instand gehalten. Das ist das, ja, genau, größte Problem. Ja, die Argumentation gibt es leider heute immer noch. Es würde man dann von ideologiefreien Ausbau des Verkehrs gesprochen. Und dann wird gesagt, ja, wir müssen alle Verkehrsträger ausbauen, weil einer alleine schafft nicht den zusätzlichen Bedarf. Aber gemeint ist dann also immer ein weiter so, denn oft heißt es dann Schienenverkehr, das ist doch so langfristig und wir brauchen jetzt mal kurzfristig Möglichkeiten, und ja, dann baut man noch eine Straße, weil man denkt, ach, Schiene ist langfristig, und dann wird das noch weiter aufgeschoben und noch weiter aufgeschoben, dann kommt diese versprochene Schienenstrecke nie. Wir haben in Nordrhein-Westfalen so zwei Strecken, die heißen Eiserner Rhein und Betüwe-Linie, das sind Güterverkehrsstrecken, die wir dringend brauchen, schon seit Jahren. Und ja, die sind immer noch in weiter Ferne. Also wir werden da in dieser Legislaturperiode hoffentlich weiterkommen, aber bis das irgendwann mal angefangen wird zu bauen, das dauert ewig. Und wir brauchen diese. Also auch gerade im Güterverkehr, im Personenverkehr bekommen wir es alle selber mit als Pendler, wenn wir Bahn nutzen. Aber im Güterverkehr haben wir das Problem, wir haben große Häfen in Antwerpen und in Rotterdam. Belgien und Niederlande haben sehr viel in ihre Schieneninfrastruktur investiert. Das heißt, die werden aus den Häfen alles mit der Schiene rausholen, die ganzen Container. Und die Schweiz hat ihren Transitverkehr auch komplett auf Schiene umgestellt, die Container und LKWs alle auf die Schiene. Und ja, dann haben wir nachher folgende Situation. In Venlo werden die Container auf LKWs geladen. Die LKWs fahren durch Nordrhein-Westfalen auf unseren baufälligen Brücken umher. Und naja, wenn sie dann irgendwann vielleicht an der Schweizer Grenze angekommen sind, werden die Container wieder von LKWs auf Schiene gesetzt und fahren dann durch die Tunnel in der Schweiz. Das ist zu befürchten und das hoffen wir natürlich zu verhindern. Und ja, da sind wir im Landtag zwar schon relativ weit, zumindest was die gemeinsame Stellungnahme anbetrifft, aller Fraktionen, vielleicht mit Ausnahme der CDU. Nur, ja, der Bund sieht das nicht so. Und da beißt momentan ein bisschen auch beim Bund auf Granit. Wir haben schon seit Ewigkeiten Verkehrsminister aus dem Süden. Vielleicht denkt daran, dass einfach in NRW nichts passiert. Vielleicht hat aber auch NRW nie richtig vermitteln können, welche Strecken dringend ausgebaut werden müssen und wo Bedarf besteht. Vielleicht war das auch ein Fehler in der Vergangenheit. Wir hatten ja mal den Metro Rapid in NRW, der hat uns auch mindestens 10 Jahre zurückgeworfen in den Infrastrukturausbau. Mhm. Gut, aber wir haben jetzt schon 20 Minuten auf der Uhr. Ich würde sagen, wir machen irgendwann mal ein extra Mammel über dieses extra Podcast, genau über dieses Thema. Ja, da kann man, glaube ich, sehr, da kann man eine Serie draus machen. Ja, denke ich, weil ich sag mal, Eiserner Rhein und Betuwe-Linie, da kann man über viele Dinge reden. Das kriege ich tagtäglich auch mit auf der Arbeit. Gut, aber lassen wir es hierbei bewenden. Ich denke, wir haben sehr viele Informationen transportiert. Wenn ihr Rückfragen dazu habt, wenn ihr mitarbeiten wollt, vernetzt euch mit Creon, schreibt an den Landtag. Die können immer Hilfe gebrauchen, die Leute da. Ja, ich danke dir, dass du so viel Zeit genommen hast, mit uns diese Reihe von Podcasts aufzunehmen. Ja, ich danke dir, dass du mir die ganze Zeit hier zugehört hast, aber auch den anderen Zuhörern, die sich das jetzt im Nachhinein anhören. Genau. Ja, ich wollte jetzt einfach noch die Möglichkeit geben, das letzte Wort zu sagen, dann bist du ein bisschen zuvor gekommen. Also wenn du irgendwas sagen möchtest, so am Ende, haust du jetzt raus. Ja, wie man sieht, das Thema ist sehr breit, da kann man ewig drüber reden und ich hoffe, dass wir durch Veranstaltungen, und ich weise vielleicht auch mal darauf hin, dass wir im Mai 2013 da was Größeres planen von der Fraktion aus, immer wieder diese Sachen aufwerfen können, Verkehrsproblematik in NRW und wenn euch das interessiert, verfolgt euch uns mindestens oder am besten arbeitet über den AK Bauen und Verkehr, den es ja hier in NRW gibt, der sehr gut funktioniert mit und da können wir einiges schaffen in den nächsten Jahren in NRW. Alles klar. Oliver, vielen, vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja, ich danke dir. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.